Therapeute zurückgerudert. Naja, er hat das, was er gesagt hat, aus seiner Sicht richtig gestellt und erklärt, er habe den Satz ja gar nicht beenden können. Er hatte ja in einem Fernsehinterview von CNN am Freitagabend hier outside Washington formuliert, der Moderatorin Megyn Kelly sei Blut aus den Augen getreten, Blut woher auch immer. Und er habe sagen wollen, so Trump nun heute, Blut aus der Nase und damit betonen wollen, sie sei wütend gewesen. Eine drastische Formulierung, aber im Amerikanischen durchaus üblich, so Trump. Das hat er auch gegenüber den beiden männlichen Moderatoren gesagt und sich dagegen verwahrt. Er habe gemeint, sie sei also hormonell bedingt aggressiv gewesen, wie das interpretiert wurde. Man muss schon krank sein, so Trump heute, um so etwas hineinzulesen. Nur ein Perverser würde so etwas sagen. Und so hat sich Trump in verschiedenen Talkshows heute geäußert, unter anderem telefonisch auf CNN. Only a deviant would say that what I said was what they were referring to. Because nobody can make that statement. You almost have to be sick to sort of put that together. Ja, soweit Donald Trump heute Vormittag. Andere Reaktionen gehen natürlich, Frau Rode, in die Richtung, jeder wusste, was gemeint gewesen sei. Carly Fiorina, eine der republikanischen Kandidaten, die einzige weibliche Kandidatin auf der Seite, die ja bei der Hauptdebatte gar nicht mit dabei war. Sie sprach auch gleich anschließend auf CNN, nannte das völlig unangemessen und beleidigend. Frauen haben diesen Kommentar verstanden, sagte sie und erwähnte dann, dass sie als ehemalige Managerin im Laufe ihrer Karriere auch oft der Frage begegnet sei, ob Frauen vielleicht gar nicht klar entscheiden können, weil sie ihre Tage gehabt hätten. Also wir haben heute auch eine Art gesellschaftspolitische Debatte, die hier geführt wird. Das ist ja nicht das erste Mal, dass Trump sich in die Richtung geäußert hat. Wie kommt das denn auf Dauer bei Republikanern an, also sowohl bei den Wählern als auch bei den Kandidaten? Ja, während es ja nach der Debatte selbst eigentlich relativ ruhig gewesen ist, jetzt nach diesem Interview auf CNN, da konnte man dann doch spüren, dass es doch vielen republikanischen Parteistrategen und prominenten Politikern sehr unwohl wurde. Trump ist ausgeladen worden von einem bekannten konservativen Parteitreffen, anscheinend nachdem die ganze Geschichte mit Megyn Kelly dann aus dem Ruder zu laufen schien. Jeb Bush, ein weiterer Kandidat, wie wir wissen, der zweite in den Umfragen im Augenblick, fand, es war eine gute Entscheidung, Donald Trump da auszuladen. Und hier hören wir mal, weshalb. Do we want to win? Do we want to insult 53% of all voters? What Donald Trump said is wrong. That is not how we win elections, and worse yet, that is not how you bring people together to solve problems. That is not the way to do it. So your decision, I think, was the right one. Mr. Trump ought to apologize. Thank you. Ja, sollen wir 53% unserer Wähler beleidigen, so Jeb Bush, das war falsch und Trump sollte sich entschuldigen. Und da klingt natürlich schon an das Problem, das die Republikaner fürchten. Das schadet der ganzen Partei und insbesondere machen das die weiblichen Wähler und die potenziellen Wähler nicht mit. Und um die wollte man sich ja eigentlich gerade bemühen. Das war eine der Analysen nach der verlorenen Wahl 2012. Trump bekommt ja sehr viel Aufmerksamkeit, vor allem für rassistische und auch sexistische Bemerkungen. Wenn wir vielleicht auch mal ein bisschen in die Zukunft schauen, wird ihm das auf Dauer nützen oder eher schaden? Ja, das ist die große, heute sehr viel diskutierte Frage. Man hört hier wirklich jeden denkbaren Standpunkt und jede denkbare Antwort auf diese Frage. Ist das der Anfang vom Ende? Und die Frage ist, wann kommt das Ende oder wird ihm auch diese ganze Episode dann eher nutzen? Also ausgeschlossen ist Letzteres nicht. Die meisten Kommentatoren heute sagen allerdings inzwischen, der Mann ist unwählbar. Das wird den Republikanern jetzt auch wirklich zutiefst bewusst werden. Man muss sehen, wie lange das noch sich hinzieht. Megyn Kelly ist eine beliebte Moderatorin bei der republikanischen Basis. Alle drei Kollegen haben eine gute Arbeit gemacht bei der TV-Debatte nach Ansicht aller Kollegen, von denen ich hier gehört oder gelesen habe. Sie haben scharf gefragt, auch Megyn Kelly hat scharf gefragt. Und dann zu unterstellen, auch nur indirekt, das habe hormonelle Gründe gehabt, da wird wahrscheinlich bei den Republikanern, den einen oder anderen, das auch sehr unwohl sein. Und man wird sich möglicherweise von ihm distanzieren, aber das bleibt noch abzuwarten. Vielen Dank für die Einschätzung. Bettina Klein war das aus Washington.